BKFM, la radio jusqu'au bout du monde. Deutsch übergrenzen. Deutsch übergrenzen. Votre émission des germanistes pour la promotion de la culture et de l'excellence. Deutsch übergrenzen. C'est des rubriques de formation et d'information sur la germanistique. Deutsch übergrenzen. C'est une immersion au cœur des débats universitaires et communautaires. Deutsch übergrenzen. C'est votre temps d'antenne par la Afro-Deutsche Familie sur la radio BKFM. Deutsch übergrenzen, c'est tous les jeudis de 15 à 16 heures sur la fréquence qui vous conduit jusqu'au bout du monde. Deutsch übergrenzen, mit Deutsch, durch Deutsch, im Deutsch. Im Deutsch. Im Deutsch. Auf der Champs-Élysées, auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Um alle zwei Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nach. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Deine langen wilden Haare, die kleine Narbe. Es ist 15 Uhr hier in Burgstadt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Radios BKFM, erstes Online-Radio von Boaké, guten Tag. Als ich letzter Donnerstag versprochen hatte, sind wir hier auch einmal bei dem Webradio, um kurzweilige Momente zusammen zu verbringen. Ich bin Kofi Arunan und Sie folgen mir in Ihrer Lieblingssendung Deutsch über Grenzen. Eine lukrative Sendung für alle Deutschlernenden, Sympathisanten, sogar alle denen, die keine Angst vor Widrigkeiten, alle Zuhörer und Zuhörerinnen von BKFM, das 2.0 Radio. Wie Sie es schon bemerkt haben, heute ist Donnerstag und um 15 Uhr, nach dem Instrumental des Songs Je ne parle pas français von Amika, werden wir kein Französisch sprechen, sondern die Sprache des Teufels, die Sprache Goethes und Schillers, Deutsch. Heute, wie immer, bin ich nicht allein. Ich bin immer begleitet von berühmten Studenten und Studentinnen der deutschen Abteilung und des Deutschclubs Universität Alassane Ouattara von Boaké. Ich bin heute mit meinem Bruder Er Bamba Kolio, Student an der deutschen Abteilung, Mitglieder des Deutschclubs. Heute dienen Sie als den Dekan dieser Sendung. Guten Tag. Ja, guten Tag. Student in Master 1. Ja, stimmt. Wie finden Sie diese Stufe? Ganz einfach. Ganz einfach, etwas nicht, sagen wir, Schwieriges. Wir bemühen uns, unsere Fähigkeit zu machen, um wie sagt man, um die verschiedenen Vorlesungen und auch Prüfungen zu machen. Natürlich. Ja. Dankeschön. Ja, und bitte schön. Sie dienen als den Dekan, als ich schon gesagt habe. Was können Sie darüber an den drei anderen Mitgliedern des heutigen Radios, die alle in Lizenz 3 sind, sagen? Ja, also wie schon gesagt habe, es ist nicht etwas Schwieriges. Sie müssen unbedingt nur viel mehr arbeiten, denn alles auf der Welt ist nicht, sagen wir, einfach. Und durch eine gute Arbeit können Sie alles, was Sie wollen, erreichen. Okay, danke schön für alle diese Ratschläge. Ja, bitte schön. Herzlich willkommen, danke für die Anwesenheit. Danke schön. Und danach haben wir drei Mitglieder der Lizenz 3, einen Mann und zwei Frauen. Wir fangen zuerst mit dem Mann an, André Fidel Boris, Wirtschaftsprüfer des Deutschclubs. Guten Tag. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen. Danke. was ist eigentlich Wirtschaftsprüfer? Wirtschaftsprüfer ist derjenige, der die Kasse, wie sagt man, überwacht. Natürlich. Naja. Also sie bewahren Geld, ich glaube. Naja, alles was Geld, naja, bestimmt. Okay, also das meint, dass sie, dass die ganze ADF vertrauen ihnen. Mhm. Bitte? Das meint, dass die ganze ADF, Afro-Deutsche Familie, den Deutsch Club des, der Universität, vertrauen ihnen. Naja, schon seit dem ersten Jahr. Ja. Sie waren, naja, sie haben mir ihre Vertrauen, naja, gegeben und was, wie sagt man, meine Verhalten, wie ich bin, meine, also wie ich mich verhalte. Das Benehmen, ich glaube. Natürlich, das okay. Benehmen, also dadurch haben sie bewusst, dass ich als Wirtschaftsprüfer sein kann. Okay, danke schön, herzlich willkommen. Und wir haben Boite Raissa und Regina Ouattara. Jeweils Leiterin der Kommission Leadership und Management und Generalsekretärin des Deutsch Clubs ADF Afro-Deutsche Familie. Boite Raissa, guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Danke. Nun bemerken wir, dass es mehr und mehr viele Frauen, die Leader oder Führer, wenn sie wollen, gewesen sind in allen Bereichen. Sagen Sie uns, wie kam es dazu, dass Sie Leiterin einer Kommission mit dem Namen Leadership und Management wurden? Das, wenn ich etwas darüber sagen will, ist es, war es nicht kompliziert. Ja, natürlich. Der Präsident des Deutsch Clubs hat nur mich angerufen und hat mich ja gefragt, ob ich die Leiterin der Kommission Leadership oder Management sein will. Ja, und warum hat Abdul Somad, der Präsident des Deutsch Club, eine solche Stelle an Boite Raissa gegeben hat? Ich meine, dass er mich vertraut, dem zu folgen, und findet, dass ich die Fähigkeiten habe, um diese Kommission zu, wie sagt man das, leiten. Aber, dem zu folgen hat er mich ausgewählt. Okay, danke schön. Aber das ist Leadership. Sind Sie Leader? Ja, genau, ich bin Leader. Aber und Sie heute einmal, auch werde ich mein Leadership gesagt durch die Verteidigung des Rechte der Frauen. Okay, genau. Danke schön, Boite Raissa. Danke. Und wir haben Regina Ouattara. Ihre Seite sind Generalsekretärin der ADF, die nahe dem Präsidenten höchste Stelle des Büros. Wie sind Sie dazu gekommen? Zuerst guten Tag, lieber Abdel. Ja, guten und Tag. Danke schön für diese Frage. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Generalsekretärin, zuerst werde ich sagen, dass es eine Überraschung für mich war. Denn das war keine Wahl, das war eigentlich eine Ernennung. Ja. Das war während des ersten Treffens der Präsident. Und er hat mich als Generalsekretärin ernannt. Ich meine, weil ich potenzielle oder Fähigkeiten, Eigenschaften habe. Und natürlich, das hat ihm gefällt. Deswegen bin ich an diesem Stelle gekommen. Okay, danke schön. Also das meint, dass Sie eine große Stelle an Deutsch Club haben. Meinen Sie, dass die Frau in Afrika die Stelle des Mannes einmal erreichen kann, Regina Ouattara? Okay, was für eine Frage. So, ich meine, das kann auch realistisch sein, denn zuerst, das kommt mit einer Änderung der Mentalitäten, denn die Männer sind halt, ich würde mal sagen, und ja, die Frauen durcharbeiten, nur durcharbeiten, und Änderungen der Mentalitäten können Frauen, was die Männer machen, auch machen. Also Sie glauben, dass einmal eine Frau die Präsidentin der Côte d'Ivoire sein kann? Naja, naja. Okay, also danke schön für alles. In jedem Fall werden wir in unser heutiges Programm von der Frau, von der heutigen Stelle der Frau in der Gesellschaft sprechen. Ein Programm, das sich in verschiedenen Rubriken gliedern lässt. Erste Rubrik haben wir Grüß Deutsch, eine Rubrik, die sich mit starken Frauen beschäftigt, mit Frauen, die die Welt verändert und markiert haben. Zweite Rubrik werden wir eine Debatte durchführen, eine Debatte über das Thema, soll man den Feminismus in Afrika fördern oder unterstützen? Ein Thema, worüber jeder Gast seine Meinung geben wird, und danach schließen wir wir mit der letzten Rubrik auf ein Wort, wo die verschiedenen Mitglieder Meinungen über ein aktuelles Thema oder ein Wort geben werden. Und ich möchte daran erinnern, dass während dieser Sendung unter der Nummer 01 01 45 50 40 oder 05 86 06 48 63 können Sie anrufen, um an der Sendung teilzunehmen und Ihre Meinungen zum Thema zu äußern. Ich wiederhole die Nummer, das ist 01 01 45 50 40 und 05 86 06 48 63. Okay, wir sind auch mit unserem treuen Techniker Samuel am technischen Teil. Danke für alles, was Sie für uns machen. Um nicht mehr Zeit zu verspassen, kommen wir direkt zur ersten Rubrik, das heißt Grüß Deutsch. À présent, la rubrique Grüß Deutsch. Grüß Deutsch. Ich erinnere alle, die uns gerade in Gang gebracht haben, daran, dass sie ihre deutsche Sendung Deutsch über Grenzen folgen. Wir sind in der ersten Rubrik Grüß Deutsch und in dieser Rubrik werden wir von unseren Schwestern, Frauen und Müttern, von markanten Frauen der ganzen Welt sprechen. Der 4. Juni 2023, letzter Sonntag, wurden alle Mütter der Welt gefeiert, weil sie während 9 Monaten lang uns in sich getragen haben. Auch nach der Geburt kümmern sie sich weiter um uns, ernähren sie uns und beten sie für uns. Wenn nun dank Gott sind wir im Leben, es ist im großen Teil dank unserer Mütter, Frauen, die ihren Armen kaufen können, um uns Schuhe zu verkaufen. Sie haben sich so bemüht, damit wir immer stark bleiben und deswegen bis unser letztes Atmen sollen wir alles machen, um sie zu verehrlichen. Unsere Mütter, die Donnerstag, den 4. Juni gefeiert wurden. Aber jeden Tag glaube ich, dass es eine Gelegenheit für uns ist, um unsere Mütter zu feiern. Ich nutze die Gelegenheit, um an alle denen, die ihre Mütter verloren haben, zu begrüßen, mein Mitgefühl mit dem Schmerz zu äußern, weil es nicht einfach ist, ohne seine Mutter zu leben. Also, Mutter, unsere Mutter gehören zum weiblichen Genre oder feministischen Genre, manchmal als das schwache Genre bezeichnet. Aber einige konnten sie aus der Masse herausstechen. Frauen, die sich vor Männern durchgesetzt haben, Frauen, die Länder und Königreiche verwalten haben und die die Weltgeschichte markiert haben. Man kann an Rosa Parks, Aktivistin gegen Rassentrennung in USA denken, auch an Mutter Teresa. In unserem Land auch einige Frauen, die große Bedeutungen in der Gesellschaft und in der Regierung haben, wie Raymond Goudou Koffi, Simone Gbagbo, Dominique Ouattara, Maria Toukoné, aktuelle Ministerin der nationalen Ausbildung, Kandia Kamara, ehemalige Ministerin der nationalen Ausbildung von 2012 bis 2021 während 11 Jahren. Aber es reicht nicht aus. Auf dem afrikanischen Kontinent können wir unter anderem einige zitieren. Miriam Makeba, Aktivistin gegen Apartheid in Südafrika, die Amazonen aus Dahomey, ehemaliges rein weibliches Militärregiment, auch Ellen Sirleaf Johnson, ehemalige Präsidentin von Liberia von 2006 bis 2018, 12 Jahre an der Macht. Auch zwischen 1624 und 1623 wurde Angola unter dem Namen Königreich von Ndongo und Matamba von einer Frau, Königin Nzinga, verwaltet. In der Côte d'Ivoire hier haben wir auch unsere berühmte Baoulé-Königin, Königin Ablapoku. Und wenn ich von Ablapoku spreche, dann weiß Fidel Boris Ndri de Baoulé, wovon ich spreche. Fidel Boris, welche Bedeutung hat Ablapoku für die Baoulé-Gesellschaft? Ablapoku ist für uns eine Königin. Sie ist die Frau, die uns in Côte d'Ivoire gebracht hat. Okay, ja. Dankeschön. Königin Ablapoku, die Baoulé-Gesellschaft viel verdanken hat. An dem internationalen Bereich und im deutschsprachigen Raum haben wir Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission seit 2019 und und die große Angela Merkel, ehemalige Kanzlerin Deutschlands von 2005 bis 2021. Kommen wir auch zurück hier in der Côte d'Ivoire, in Cocody. An der deutschen Abteilung ist Nafissatou Olatedjou, aktuelle Präsidentin des Deutschclubs Uni Cocody. In Boaké, an der deutschen Abteilung, im Deutschclub auch Vajay Manula, die einzige Präsidentin des Deutschclubs von 2016 bis 2018. Auch ohne Boite Raissa, Leiterin der Kommission Leadership und Management, und Regina Ouattara, die letzte starke Frau zu vergessen, aktuelle Generalsekretärin der ADF, willkommen. Danke. Regina Ouattara, willkommen Boite Raissa. Danke. Okay, ich bin mit dieser Einladung vorbei und ich habe eine Frage für alle Gäste des heutigen Radios. Okay. Wir fangen zuerst mit dem Mann Bamba Kolio. Wer die stärkste Frau, die Sie kennen? Wiederholen Sie bitte. Wer die stärkste Frau, die Sie kennen? Wer? Die stärkste, die Frau. Sie kennen, ja? Die stärkste Frau, die ich kenne? Ja, natürlich. Auf der Welt oder hier? Ich weiß nicht, auf der Welt, sogar hier in der Côte d'Ivoire. Die stärkste Frau kann ich sagen, Marie Toukouné. Marie Toukouné, warum denn? Denn sie hat das Schulsystem in der Côte d'Ivoire gut beendet. Okay. Stimmt. Also, danke schön, Fidel Boris. Ja. Wer die stärkste Frau? Für mich ist die stärkste Frau Angela Merkel. Angela Merkel. Ja, aus Deutschland. Warum denn? Die Frauenrechte geregelt hat und naja, sie unterstützt alle Frauen und auch viele Kinder auch. Naja. Okay, danke schön. Boite Raissa, dieselbe Frage. Für mich, die stärkste Frau der Welt ist meine Mutter, genau. Natürlich. Es ist nicht einfach, ein Kind zur Welt zu bringen. Jede Frau sieht stärke, aber meine Mutter ist am stärkendsten. Ja, Dankeschön und wir benutzen die Gelegenheit, an deine Mutter zu begrüßen. Regina Ouattara, dieselbe Frage. Wer die stärkste Frau Sie kennen? Sie hat eine interessante Antwort, das ist eine Mutter. Ja. So, für mich die stärkste Frau ist Marie-Paul Adjie. Marie-Paul Adjie? Marie-Paul Adjie, denn sie beeinflusst mich wirklich. Sie ist eine sehr kluge Person und sie hat viele Projekte. Ja. Was werde ich sagen? Sie hat viele Sachen unternommen, denn sie ist eigentlich eine Unternehmerin. Okay. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt einen Einfluss, die beeinflusst mich so. Kein Problem. Also möchten Sie einmal wie Marie-Paul Adjie machen? Das heißt, als Marie-Paul Adjie ja. sein? Ja, das ist auch eine Möglichkeit, aber ich möchte weitermachen. Okay, danke schön. Marie-Paul Adjie macht auch Pass, ich glaube. Können Sie auch Pass machen? Okay, danke schön für alles. Eine andere Frage an Boite Raissa. Haben Sie einmal gedacht, dass Sie besser oder schlechter als die Männer sind? Ich kann sagen, ja. Also? Ja, wann und warum denn? Was haben Sie konkret gemacht? Im Gymnasium. Ja. Es gab einen Schüler, den sehr, sehr klug als ich war. Ja. Und das, wie sagt man, das findete ich das nicht gut und ich, wie sagt man, das fühlte mich als schwach als ihn. Demzufolge habe ich fleißig gearbeitet, viel studiert, damit ich in seine Stelle stellen. Ein eigenes könnte. Niveau wie diesen Mann. Okay, Fidel Boris, sagen Sie, glauben Sie, dass Frauen den gleich des Mannes sein kann? Gleich? Ja. Ich kann sagen. Im Rahmen der, der Universität oder ja, der Studie. Nee, in wie der Studie. Sie schon gesagt hat, sie hat vieles gearbeitet und nun hatten sie oder hat sie dasselbe Niveau wie diese Männer. Also wie die Männer gleichgestellt, also betrachtet hat. Ich kann sagen, die Frauen können wie Männer sein, aber sie dürfen nicht. Sie dürfen nicht, denn in der Gesellschaft die Rollen oder die Aufgaben sind, wie sagt man, verteilt sozusagen. Sind verteilt. Die Frauen haben zwar ihre Rolle und uns Männer haben wir unsere Rolle. Sie sehen manchmal, es gibt einige Männer hier in Boaké oder in Côte d'Ivoire, die Artikel Gaba sozusagen kaufen zum Beispiel. Verkaufen bitte. Also ja, vielleicht später werde ich entwickelt. Okay, Marco, was glauben Sie von dieser Frage? Also ich meine, Frauen können natürlich die Stelle der Männer in der Gesellschaft nehmen. Mhm, ja. Und ganz einfach ein Beispiel. Heute sind wir, das heißt uns Männer, sind wir in der Schule und auch Frauen. Also die Frage, die ich mich selbst stelle, ist, warum müssen Frauen nicht die Stelle der Männer in der Gesellschaft nehmen? Männer haben ein Problem, ein Mentalitätsproblem, ich meine. Ja, also? Ja, ein Mentalitätsproblem, aber, natürlich. Aber bitte, natürlich. Ja, ich bin ein Mann, okay, sicherlich bin ich ein Mann, aber ich bin immer mit den Frauen einverstanden. Sehen Sie? Ja, ich denn es lohnt sich nicht, Frauen zu verletzen. Sie sind auch wie uns, sagen wir, humanisch, kann ich nicht sagen. Okay, kein Problem, danke schön. Regina Ouattara, Sie sind Teilnehmerin des Deutschclubs zur Universität Alassane Ouattara. Welche Zusammenhang gibt es zwischen Männern und Frauen an der deutschen Abteilung? Oder an Deutschclub. Wenn Sie sprechen von Zusammenhang verstehe ich gar nicht. Welche Stelle, was Zusammenhang? Welche Stelle besitzt die Frau an der deutschen Abteilung? Gleich als die Männer oder Nida? Natürlich. Ich meine, es gibt, das ist die gleiche Stelle. Das ist eigentlich eine Frage der Arbeit. Nur Arbeit. Die Männer können gut arbeiten und gute Stelle haben. Mhm. Die Frauen können auch die gleichen machen. Ich meine, das haben Sie schon gesagt mit dem verschiedenen Vorsitzenden der Deutschclub. Sie hatten J. Emanuela. Natürlich, J. Genau. Emanuela. Und das ist ein gutes Beispiel für die Frauen. Sie hat also sehr gut gearbeitet, um, ich meine, dort zu sein. Aber das ist schon vorbei, aber... Okay, danke schön. Genau. Im Laufe der Zeit wird auch eine andere Frau. Ja, vielleicht. Genau. Also wir beten dafür. Ja. Bomba Kolio, Sie arbeiten über Frauen, ich glaube, in der Masterarbeit. Das ist Frauenbild, ich glaube, in der Rapivoire. Welches Bild hat die Frau in diesen Sang, in den Sang von Rapivoire? Also auf solche gestellte Frage antworte ich eine schlechte Image. Der Frauen sind heute in dem Rapivoire, sagen wir, dargestellt. Also sieht gegen dieses Bild, das Männer an Frauen in Rapivoire geben. Was? Wiederholen Sie bitte. Gegen Ich bin gegen diese schlechte Image der Frauen in dem Rap Ivoire. Und was ich ratschlagen kann, ist es, sagen wir auf Französisch, sagen Sie Rap conscient. Sie sollen Rap conscient, das heißt, sie sollen einige Themen, sie werden versuchen, einige Themen wählen, um sagen wir, das Bewusstsein der Personen zu erwecken. Okay, danke schön. Wir sind fast am Ende der ersten Rubrik. Wir werden unsere Debatte durchführen. Und dann, bevor wir zur Debatte kommen, werden wir einen kleinen Ausflug zur Technik und hören Elun in seinem Titel Independent. Okay, Konnexionsproblem. Wir kommen direkt zur zweiten Rubrik. Und ich erinnere alle, die uns gerade in Gang gebracht haben, daran, dass sie ihre deutsche Sendung Deutsch über Grenzen folgen. Wir sind zur zweiten Rubrik, eine Debatte, die mit folgenden Titel: Soll man den Feminismus in Afrika fördern oder unterstützen? Und wie immer in einer Debatte gibt es zwei oder viele Auffassungen, die die verschiedenen Gäste verteidigen werden. Frau Boiteraisa, können Sie mir sagen, was ist eigentlich Feminismus? Okay, danke dir für das, ja, die Worteteilung. Bevor ich das Wort ergreife, möchte ich alle Leute, die uns hören, begrüßen. Also, ja, danke. Die Feminismus ist eine Frauenbewegung, die für die Freiheit und Selbstbestimmung der Frauen fördern, um die Gleichheit zwischen Frauen und Männern zu fordern. Dankeschön für diese Erläuterung. Hey Fidel Boris, ja. Den Titel heißt, soll man den Feminismus in Afrika unterstützen? Was glauben Sie darüber? Ja, unterstützen, ich kann sagen, wir können Frauen, naja, unterstützen. Aber, ja. Moment, ich habe gesagt, wir können die Frauen unterstützen. Aber sie sollen, ich spreche von den Frauen, ja, sie sollen nicht sagen, dass sie wie Männer, wie sagt man, arbeiten können. Denn es gibt, weißt du, es gibt viele Arbeiten, viele Aufgaben, zum Beispiel auf dem Feld, im Dorf zum Beispiel. Mhm. Es gibt Arbeiten, die die Frauen nicht machen können. Und das ist nicht erlaubt, wie sagt man, von den, wie sagt man, Männern, Menschen, die Frauen zu, wie sagt man, dass diese Frauen diese Arbeiten machen sollen. Nee, die also sagen, dass diese Arbeiten für Männer, das ist für Männer, also sie sollen ihre Arbeiten machen. Heute sind die Frauen als eine Hilfe für Männer. Also was glauben Sie über den Feminismus? Buteresa hat gesagt, dass den Feminismus fördert die Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Was glauben Sie darüber? Die Gleichheit, ja, das ist ihre, ich kann sagen, Feminismus ist als eine Bewegung. Und in dieser Bewegung ist die, wie sagt man, Frauen, sind die Frauenrechte oder ja, die Frauenpflichten unterstützt, die von den Frauen gemacht ist. Also, was glauben Sie darüber? Unterstützen Sie den Feminismus, ja oder nein? Nein. Nein. Ja, ja. Baba Kolio, der Freund von Boris, Boris sagt, dass er unterstützt nicht den Feminismus. Und was glauben Sie über seine Meinung? Natürlich bin ich nicht mit ihm einverstanden. Also, ja, warum? Du bist ein Mann? Ja, ich bin ein Mann, sicher. Okay, so ja, sicher. Aber ich habe schon gesagt, Frauen sollen unterstützt sein. Denn sie sind wie uns. Er hat gesagt, sie sind in der Gesellschaft, sie dienen zu einer Hilfe für die Männer. Ja, stimmt. Aber es wurde schon in der Bibel, sogar in, sagen wir, der Koran gesagt, Frauen sind sicherlich eine Hilfe, aber heute sollen wir darüber gehen. Wir sollen übergehen, denn Frauen, wie ich schon gesagt, sind auch wie uns männlich und sie sollen unterstützt sein. Also, ich glaube, dass Sie mögen oder Sie lieben Frauen. Ja, Dankeschön, Baba Kolio. Aber wir werden einen Ausflug zur Technik und hören Elun in seinem Titel Independent. Shadow, précipite. Femme qui va avoir bon mari, c'est comme ça elle danse. Daraja Aïdara, Nassé Toubamba. Femme qui va être milliardaire, c'est comme ça elle danse. Maman Clémence Ndiadra, Janine Diadra. Ok FM, la radio jusqu'au bout du monde. Elle est indépendante, elle est belle, elle sent bon, elle est fraîche. Petit footing, ça claire les caisses. Elle est indépendante von Elu, Frau Regina Ouattara. Sagen Sie mir, wenn Sie einmal von Ihrem Mann unabhängig sein können. Zuerst werde ich eine kleine Rektifikation machen. Das ist eigentlich Fraulein und nicht Frau. Ja, natürlich. Dankeschön. Und die Frage, können Sie bitte die Frage wiederholen? Glauben Sie, dass einmal eine Frau oder du von deinem Mann unabhängig sein kann? Ja, das ist eine Möglichkeit. Also? Ja. Aber können Sie gleiche, wie kann ich sagen, Rechte in der Paar haben? Gleiche Rechte? Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit? Ja, genau. Also alles, was... Das ist machbar. Alles, was den Mann macht, bitte. Können Sie auch machen? Ja. Also, Sie glauben, Bote Raisa? Ja. Glauben Sie an was Regina sagt, Regina Ouattara sagt? Ja, ich glaube, alles, was sie gesagt hat, bitte ist richtig. Ich bin eine Frau und ich meine, dass ich kann unabhängig von meinem Mann sein. Also Sie sind Feministin, aber der Feminismus ist manchmal gegen afrikanische Regeln. Afrikanische Regeln, die den Mann wie den Meister des Hauses macht. Bamba Kolio, glauben Sie, dass man diese Regeln ändern soll? Welche sind diese? Die Regeln, wenn Sie von Regeln sprechen? Die afrikanischen Regeln. Die afrikanischen Regeln. Ja, die den Mann als den Meister des Hauses macht. Ja, es muss verändert sein. Also? Ja, es muss verändert sein. Alles, was der Mann in, sagen wir, in dem Paar macht, soll auch der Frau machen. Also, ja, es soll eine Gleichberechtigung zwischen dem Mann und der Frau geben. Fidel Boris, können Sie antworten, wenn Sie wollen? Naja. Ja. Also, er hat gesagt, die Gleichgestellung von Frauen ist schon oder war schon in der Bibel aufgeschrieben. Ich kann sagen, schon seit der Gründung der Welt wurde es schon von Gott bestimmt. Und er hat den Männern den Vorrang gegeben. Also Gott hat das schon gesagt, wir können nichts anderes machen, das sollen wir respektieren. Und warum Frauen immer wollen diese Regeln von Gott, wie sagt man, ändern? Aber das ist nicht alle Frauen, es gibt einige Männer wie Bakolio. Ja, Regina Ouattara, was wollen Sie sagen? Danke für die Worterzählung. Seien wir bitte realistisch. Ja, okay. Wir sind in einer Welt, die sich ständig entwickelt. Okay. Zeiten ändern sich, Menschen ändern sich, die Sachen ändern sich, würde mal sagen. Und die Frauen seit langer Zeit waren dafür, ich würde mal sagen, verpflichtet, das Stillschweigen zu bewahren. Das heißt, die Frauen hatten keine Recht an das Wort. Seit langer Zeit waren die Frauen instrumentalisiert. Eigentlich sind die Frauen und die Männer, es gibt, ich würde mal sagen, eine Komplementarität. Okay. Das heißt, was würde ich sagen? Große Wörter, ich glaube. Große Wörter? Ja. Das ist sagbar. So, es gibt eine Komplementarität. Und in Afrika kann man eigentlich den Feminismus unterstützen. Das habe ich schon gesagt. Seit langer Zeit sollten die Frauen das Stillschweigen bewahren. Zum Beispiel könnte ein Vater zum Beispiel bevorzugen, seinen Sohn einzuschulen und seine Tochter zu Hause lassen. Okay. Das heißt, in der, ich würde mal sagen, Küche zum Beispiel. Okay. Danke. Dankeschön, wir kommen zurück. Okay, sonst bin ich damit nicht richtig. Okay. Bote Raisa, Sie haben gut Regina Ouattara gehört. Ja. Glauben Sie, dass die Gleichheit zwischen Männern und Frauen in der ganzen Welt, ich spreche nicht nur von Afrika, sondern in der ganzen Welt eine Realität ist? Ich werde teilweise antworten, weil um realistisch zu sein, ist es nicht ganz eine Realität in der ganzen Welt. Es gibt Länder, wo die Rechte der Frauen nicht respektiert sind. Zum Beispiel in Somalia. Ja. Die Frauen sind als Untermenschen betrachtet. Aber im Laufe der Zeit wird es verändert. Und die Frauen machen viele Sachen, okay, die ihre Selbstbestimmung identifizieren kann, so dass die Männer sie als unabhängig und mutig betrachten werden. Okay, danke schön. Aber Sie meinen, dass die Frau in, Sie haben von Somalia gesprochen, ja, aber in der Côte d'Ivoire sind Frauen unterschätzt? Nee. Also in deiner Familie zum Beispiel? Nee, in meiner Familie, ich stamme aus einer Familie, in der es viele Frauen gibt. Zum Beispiel meine Mutter in seine Familie war nur ein Mann. Leider ist er gestorben. Okay. Und sie sind nur Frauen. Aber also, trotzdem sind sie sehr stark. Also. Boris Fidel, Sie wollen nicht den Feminismus in Afrika unterstützen. Ja. Können Sie uns sagen, welche Petit und geht das im Haus mit dir und deine Schwester zum Beispiel. Bitte, wiederholen. Welche Beziehung oder ja, welche Beziehung gibt es zwischen dir, bitte zwischen dich? Ja, ja. Zwischen dir mit deinen Schwestern. Mit ich und meine Schwester, gibt es eine gute Beziehung? Welche Beziehung zum Beispiel? Glaubst du, dass du besser als deine Schwester ist oder gibt es eine Gleichheit zwischen dir mit deiner Schwester? Ich kann sagen, es gibt keine Gleichheit zwischen mir und meiner Schwester, denn zu Hause hat sie seine eigene Arbeit, sie hat seine eigene Aufgabe und ich habe meine eigene Aufgabe. Weißt du, zu Hause zum Beispiel, die Frauen können, würde sagen, die Teller waschen oder die Wäsche machen. Und ich zum Beispiel, ich kann den Müll draußen werfen, dies ist zum Beispiel meine Aufgabe. Also wie ich am Anfang gesagt habe, die Arbeiten sind verteilt, aber die Frauen, sie können die Arbeiten von Männern machen, aber nicht dürfen. Okay, aber Marcolio, was haben Sie zu sagen? Was er sofort gesagt hat, bin ich nicht mit ihm einverstanden. Nee. Als Gott, er hat selbst gesagt, dass Gott die Welt gegründet hat. Mhm. Als Gott die Welt gegründet hat, hat er nicht irgendwo geschrieben, dass diese Tatsache sollen Frauen machen und diese sollen Männer okay, machen. Danke. Sehen Sie, als ich selbst zu meinem Onkel in Katula war, kochte ich machte alles, was Frauen machen und es wurde, wie schon gesagt haben, nicht irgendwo geschrieben, dass Tatsache verteilt sind. Okay, bitte, ich komme. Ich möchte daran erinnern, dass während dieser Sendung unter der Nummer 01015, bitte 455040, ich wiederhole 01015550 können Sie anrufen, um Ihre Meinungen zum Thema zu äußern. Ja, Fidel Boris? Naja, weißt du, am Anfang der Welt, heute, wie sagt man, wegen der Frauen haben alle Männer Probleme. Ach so, wieso? Sie wissen schon das, was die Frauen uns gemacht haben. Wegen der Frauen haben wir heute Probleme. Naja, erklären Sie bitte. Moment, ich habe gesagt, Gott hat den Männern den Vorrang gegeben, denn zuerst sind wir, am Anfang waren wir die ersten Wesen auf der Erde, wie sagt man, auf der Welt sozusagen. Und die Frauen sind später angekommen und sind diese, die uns Probleme gestellt haben. Also solche Frauen an die Spitze, an der Markt, das geht nicht an. Das passt nicht an. Naja. Okay, was können Sie sagen? Ich möchte etwas Wichtiges sagen. Hier sprechen wir von den Frauen. Und die Frauen sind der Kern der Entwicklung. Ohne Frauen gibt es keine Entwicklung. Und zum Beispiel, deine Mutter ist eine Frau. Und sie ist diejenige, dank, wie sagt man das, du auf der Welt bist. Du weißt. Und wie sagt man das? Wegen dieser Handlung. Deine Frau und bitte Mutter sollst du die Frauen unterstützen. Das ist sehr wichtig, weil wenn eine Frau etwas machen will, macht sie mit viel Liebe. Und außer Gott ist die Frau die einzige, die das Leben bringen kann. Okay, danke. Und für dich sollen sie die Frauen respektieren. Weißt du, dass die Frauen emotional sind. Ich weiß. Aber die Männer, sie, wie sagt man, reagieren, wie die Sachen so sind, sozusagen. Zum Beispiel, eine Frau ist an der Spitze, an der Macht. Und ich bin so an der Markt. Und sie will Entscheidungen treffen. Sie wird emotional diese Entscheidungen treffen. Aber die Männer, sie machen, wie die Sachen sein sollen. Ja, Bamba Kolio? Wie immer bin ich dagegen. Ja. Er sagte, alle Probleme, die wir heute haben, sind wegen Frauen. Der Frauen. Ja, du schließt diese Meinung an. Ja, ich bin mit dir nicht einverstanden, wenn du solche Ideen. Aber du kennst diese Geschichte, oder? Wenn du solche Ideen, sagen wir, äußerst. Ja. Siehst du, heute, du sagst, Gott hat den Mann, ja, ich bin mit dir einverstanden, aber warum hat Gott die Frau, sagen wir, aufgebaut? Wenn ich mich äußern kann, siehst du, um die Welt gut zu führen, siehst du, denn ohne die Frau, wie sie schon gesagt hat, gibt es keine Entwicklung. Siehst Gott, du, und da ist das Problem, die wir heute in der Côte d'Ivoire haben, siehst du, und... Ich sehe nicht, ich bin dabei zu erfahren. Aber du wirst sehen. Ja, bitte, Bamba Kolio und Rie Fidel. Ich habe eine Frage über dieses Thema. Okay. Sie haben von der Matt gesprochen. Ja. Es gab nur eine Frau, die Präsidentin des Deutschclubs war. Glauben Sie, dass der folgende Vorsitzende des Deutschclubs eine Frau sein kann, Regina Ouattara? Können Sie eine Antwort geben? Okay, danke schön für diese Frage. Das ist schon etwas Kompliziertes, denn die Frauen haben Angst. Das muss ich wirklich bekennen. Deswegen, vielleicht werde ich lang sein. Deswegen haben wir die Frauenstimme gegründet. Denn es gibt Frauen eigentlich, die Angst haben, vor allem dort zu sprechen. Und so haben wir die Frauenstimme gegründet und sprechen wir von Vorsitzenden. Das ist gar kompliziert. Aber ich meine, mit der laufenden Zeit können Frauen Interesse an diese Stelle haben. Aber das hatte ich schon gesagt, das werde ich noch einmal sagen. Das kommt mit einer Änderung der Mentalitäten. Okay, aber ich war dabei zu fragen, André Fidel Boris, glauben Sie, dass eine Frau an der Spitze im Deutschclub sein kann? Ja. Sie kann. Also, aber ich sage, also, aber sie haben gesagt, nicht. Dass die Stelle oder bitte die Frau viele Probleme gemacht hat. Mhm. Aber wie kann eine Frau an der Spitze? Diese Frau sein, ist ja? Von einfach Menschen ausgewählt. Aber weißt du, ob ich werde sagen, ob diese Frauen von Gott ausgewählt werden, dass Gott kann sagen, die Männer sollen das erledigen, die sollen das anfertigen. Denn ich sage immer, die Männer sind dazu fähig, die wirklich guten Entscheidungen zu treffen. Naja, sie sind bemüht dafür. Okay. Kein Problem, bitte, Raissa, bitte. Ja. Wenn Boris sprach, hat er von Gefühl gesprochen. Naja. Und wir sind alle hier Menschen. Und wer von Mensch spricht, der von Gefühle. Genau. Sogar die Männer und Frauen haben Gefühle. Eine Frau kann eine gute Entscheidung wie ein Mann treffen. Das ist so. Eine Frau ist okay, sehr stärker schön. Wie ein Mental. Eine Frage. Im Rahmen der Mentalität sind die Frauen stärker wie die Männer. Eine Frage. Ja, welche Dorf, Frage? Ja? Im Dorf zum Beispiel. Dorthin gibt es mehr Probleme, ja. Aber haben Sie einmal gesehen eine Frau als Chefin eines Dorfes? Klar. Ich Moment. du kannst von wie sagt man, von der Königin abla beaucoup sprechen, aber wir sprechen von der heutigen Welt. Okay, aber deshalb habe ich eine Frage gestellt. Das war, kann eine Frau an der Deutschclub, an der Spitze des Deutschclubs sein? Ja. Bamba Kolio, ja? Ja, ich antworte ja. Regina Ouattara? Naja. Ja oder naja? Naja, nein. Nur sagen. Naja, wir sind gleich. Das ist eine Verpflichtung. Aber welche Frau siehst du, die an der Spitze des Deutschclubs Boaké sein kann? Es gibt viele Frauen. Wie zum Beispiel? Es gibt viele Frauen, aber diejenigen, die... Zitieren Sie einige Namen. Wir haben zuerst Eunice Benje Unis, ich glaube. Benje Unis, ich war da ja, letzte Woche. Okay. Und du selbst? Ich? Warum nicht? Und das werden wir mal sehen. Aber das finde ich interessant auch. Und dann gibt es auch eine Frau, die in Lizenz 1 sind, die gut arbeiten. Das habe ich schon gesagt. Ambledo. Ja, natürlich. Ambledo, also. Ja, sie arbeiten sehr gut. Und ich meine, mit der laufenden Zeit. Ja, werde sie sich gut verbessern. Okay, ja, eine genau. Andere Frage über dieses Thema. Boite Raissa. Ja. Wollen Sie einmal die Weltgeschichte der Côte d'Ivoire markieren? Hm? Die Weltgeschichte der Côte d'Ivoire? Nein. Wollen Sie einmal die Geschichte von Côte d'Ivoire markieren? Nein. Ja, stimmt. Aber was machen sehr Sie, um diesen Traum zu verwirklichen? Momentan habe ich nicht etwas Realistisches noch gemacht, aber ich habe viele Projekte und im Laufe der Zeit werde ich zum Beispiel die Leiterin der Kommission Leadership und Management. Ja. Ich habe nicht etwas Großes gemacht, aber ich habe schon Deutschclubs in verschiedenen Gymnasien geschaffen. Ja. Wie sagt man das? Zum Beispiel im Henri Poincaré hier haben wir einen Deutschclub, die von den Studenten der Germanistikabteilung geleitet also, ist und in vielen anderen Gymnasien. Also danke für alles. Ja. Bomba Kolio hat eine Frage über dieses Thema. Mhm. Kann eine Frau Präsidentin der Côte d'Ivoire sein? Ja, warum nicht? Wer zum Beispiel? Es gibt so viele Frauen. Marie Toukoné, ja. Kandia Camara, warum ja. nicht? Simone Gbagbo, warum nicht? Es gibt so viele. Ja, warum nicht? Es gibt so viele. Du hast eine Frage gestellt. Ja, stimmt. Ja, warum nicht? Boris Fidel. Es gibt so viele Frauen. Er hat total recht. Ja, Boris Fidel, glauben Sie daran, dass eine Frau Präsidentin der Côte d'Ivoire sein kann? Sie kann, aber sie alleine kann aber. Nicht. Ja, sie kann nicht. Sie also wird immer den anderen, bitten, um einfach Entscheidungen zu haben oder einfach Ideen zu haben. Das war immer so genau, mit den Männern. Ganz das normal. War immer so mit den Männern. Aber mit den Männern können sie selber Ideen treffen. Auf keinen Fall, das weiß ich nicht. Du weißt nicht, was in ihre geschieht. Okay, Moment. Beispiel. Im Deutschen zum Beispiel. Wir haben den Präsidenten Abdul, ja? Mhm. Und manchmal traf er Entscheidungen, ohne den Dekanen, zu sehen, dass er diese oder solche Entscheidungen treffen will. Aber okay. Er wird immer. Oder? Aber nur manchmal, ja, wir verstehen. Aber er wird immer. Okay, bitte schön. Nun, wir sind leider am Ende dieser Rubrik. Wir kommen zurück nächste Woche. Aber wie lautet das endgültige Urteil? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Jeder seine Meinung hat, aber heute gebe ich den Punkt an den Feminismus. Aber bitte, keine Diskriminierung, sei es gut oder ich weiß nicht, alles andere Wort, das wir verwenden, um die Diskriminierung zu unterstützen. Schon vorbei, wir machen einen Ausflug zur Technik und hören Fahrt in seinem Titel Seine Geschichte. Auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid. Ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter. Ich find's irgendwie charmant. Ich wiederhole an alle denen, die uns gerade in Gang gebracht haben, daran, dass sie ihre deutsche Sendung Deutsch über Grenzen folgen. Wir sind nun zur dritten Rubrik, das heißt auf ein Wort. Und ich habe ein Wort für André Fidel Boris. Können Sie uns sagen, was ist Machismus? Was ist Machismus? Ja. Machismus, Nee, ich habe wirklich keine sozusagen. Also ich möchte sagen, dass Machismus ist. Ja, Regina Ottara. Okay, Machismus oder anders gesagt der Chauvinismus bezeichnet die Oberherrschaft der männlichen, ich würde mal sagen, ja, die Oberherrschaft der Männer. Das heißt, die Männer sind stärker als die Frauen. Das ist als das Gegenteil der Feminismus. Okay, Mama Kolio, glauben Sie, dass Machismus eine Antwort an Feminismus ist? Eine Antwort, ja, warum nicht? Es ist eine Antwort im Rahmen, wo, sagen wir, dieses Konzept die Frauen verletzt. Okay, Fidel Boris, glauben Sie, dass auch das Machismus eine Antwort an Feminismus ist? An Feminismus, na ja. Sind Sie Machiste? Na ja. Also, danke schön. Ein anderes Wort für Bamba Kolio. Was ist Freiheit? Freiheit kann ich ganz einfach sagen, den Erlaubnis, alles zu machen. Alles machen. Was man will. Also, Brüder Raisa, glauben Sie, dass es soll eine Freiheit zwischen Männern und Frauen gibt? Ja. Also, was die Frau will, sie kann es machen? Ja. Okay, kein was, Problem. Was die Frauen wollen, können sie machen auch. Und was die Männer auch wollen, also, kein auch. Problem. Und Frauenstimme, was ist Frauenstimme? Frauenstimme von der Deutsche Club. Ja, ich glaube, ja. Ja, die Frauenstimme des Deutschen Club von Universität Alassane Ouattara ist eine Frauenbewegung, um die Stimme der Frauen zu erhoben. Okay. Wir haben bemerkt, dass in während der Deutschen Club-Zeiten haben Frauen eng zu sprechen. Dieser Club wird die Frauen helfen, um ihr Sprachniveau zu verbessern und wie die Männer zu sprechen. Danke schön, liebe Raissa Ouattara. Danke an alle Gäste, Bamba Kolio, Regina Ouattara, Boïté Raissa. Und du Fidel Boris, danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Bedank an Radio Gbeke FM, die 2.0 Radio. Auch dank an Ea Kobena Umar, Rektor des Radios mit seinem Team. Vielen Dank der Techniker Samuel. Es ist Zeit für uns Ihnen zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war. Mach dein Ding, was auch immer du für richtig hältst. Du bist ehrlich, immer wenn du dich verstellst. Es ging so schnell, leider hielt die Zeit nicht an. Als wir am Abgrund standen, bist du zu weit gegangen. Es fühlt sich scheiße an, wenn Freunde dir den Rücken kehren. Wir sehen ein Tal, aber bauen keine Brücken mehr. BKFM, la radio jusqu'au bout du monde. Deutsch über Grenzen. Deutsch über Grenzen. Votre émission des germanistes pour la promotion de la culture et de l'excellence. Deutsch über Grenzen. C'est des rubriques de formation et d'information sur la germanistique. Deutsch über Grenzen. C'est une immersion au cœur des débats universitaires et communautaires. Deutsch über Grenzen. C'est votre temps d'antenne par la Afro-Deutsche Familie sur la radio Gbeke FM. Deutsch über Grenzen, c'est tous les jeudis de 15 à 16 heures sur la fréquence qui vous conduit jusqu'au bout du monde. Deutsch über Grenzen, mit Deutsch, durch Deutsch, im Deutsch. Im Deutsch. Im Deutsch.